Eigenliebe schmeichelt sich. Bestrebe dich, erst deinen Balken auszuziehen. Dann magst du dich um Splitter aufbemühen, die in des nächsten Augen sein. Ist gleich dein Nächster nicht vollkommen rein, so wisse, dass auch du kein Engel. Verbessere deine Mängel. Wie kann ein Blinder mit dem anderen doch recht und richtig wandern? Wie fallen sie zu ihrem Leide nicht in die Gruben? Alle Pein.